shine a light on, shine a light on. Let the midnight special shine its ever-loving light on me. Shine a light, ein Licht werfen, eine halbe Zeile aus dem Folk-Klassiker Midnight Special, gibt dem neuen Album von Billy Bragg und Joe Henry die Überschrift. Untertitel: Feldaufnahmen von der großen amerikanischen Eisenbahn. Und das gilt in mehrerer Hinsicht, denn Billy Bragg und Joe Henry haben sich nicht nur um Eisenbahnsongs gekümmert, sie sind per Zug gereist, fast 3000 Meilen, 4 Tage lang von Chicago nach Los Angeles. Man nahm das Album unterwegs auf Bahnsteigen im Waggon im historischen Bahnhof Union Station in Chicago. Ein Album über den Mythos Eisenbahn entstand so: 2 Stimmen, 2 Gitarren, mehr nicht, erläutert Billy Bragg, backstage bei einem Festival. Ich habe in den letzten Jahren an einem Buch gearbeitet, zum Thema, wie die Gitarre hervorgetreten ist in britischer Musik. Zum Beispiel durch einen Mann namens Lonnie Donegan, der einmal den Song Rock Island Line aufgenommen hat. Mir fiel bei der Arbeit auf, wie viele Songs über Züge es gibt. Warum ist das so? Es sind ja nicht nur Songs über das Reisen, sondern Songs, in denen die Eisenbahn eine Metapher ist. Für Sehnsüchte, Liebeskummer, Freiheit. Woher kommt das? Warum ist dieses Motiv so tief verankert, besonders in der amerikanischen Psyche? Das wollte ich untersuchen. Shine a Light ist also ein weiteres amerikanisches Projekt von Billy Bragg geworden, nach den Mermaid Avenue Alben mit Wilco, dem von Henry produzierten Soloalbum Tooth and Nail, jetzt gewissermaßen Akt 3 im Americana Songbook des Barton von Barking, einem Vorort im Osten Londons. Für eine Magazinreportage über den schweizerisch-amerikanischen Fotografen Robert Frank fand Bragg auf der Landkarte Rock Island, Illinois, wo einst die erste Eisenbahnbrücke über den Mississippi gebaut wurde. The Rock Island Line isn't really there anymore. They pulled up the tracks. But we went to where the old stations were and the Little Rock Amtrak station. Die Rock Island Line gibt es heute nicht mehr. Sie haben die Gleise entfernt. Wir fuhren dahin, wo sie einmal war, zum Beispiel zum Amtrak-Bahnhof von Little Rock, Arkansas. Der Bahnhof war geschlossen und man sagte uns, kommt um Mitternacht wieder, dann kommt der Zug. Es gab nur einen Passagierzug am Tag von Los Angeles nach Chicago. Wir machten Fotos und ich spielte Midnight Special, als der Zug abfuhr. Er hatte vorher 20, 25 Minuten angehalten und ich dachte mir, man könnte in dieser Zeit etwas aufnehmen. Das war die Idee, die ich Joe vorschlug. Wir buchten Tickets und haben es einfach gemacht, ohne jemanden groß zu fragen. So ging's los. Billy Bragg entwickelte dann die Idee für das Albumprojekt. US-Songpoet und Produzent Joe Henry war sofort dabei. Man begab sich gemeinsam auf eine Expedition in das Herz des alten Amerika. Man dachte nach über die Manifest Destiny, die nationale Ideologie der Westexpansion im 19. Jahrhundert und die große mythische Aura der Eisenbahngeschichte. Bragg begreift sie heute als eine der großen Entwicklungskräfte der Menschheitsgeschichte. Ihre große Zeit dauerte in den USA etwa ein Jahrhundert. Sie begann in den 1850ern und endete in den 1950er Jahren, als man das Interstate-Netzwerk baute. Heute gibt es westlich des Mississippi eigentlich nur noch Passagierzüge für Touristen und Menschen mit Flugangst. Aber Güterzüge gibt es dort mehr als überall sonst in den Industrieländern. Die Eisenbahn funktioniert noch und sie wird benutzt. Aber die Amerikaner betrachten sie nicht mehr als Option für den Passagiertransport. So, the railroad works and it's used. But just I don't think of it as a passenger form of transport. Und so präsentiert das transatlantische Gespann Bragg und Henry auf diesem musikalisch puristischen, sehr stimmungsvollen Folk-Album vorwiegend Songs aus alter Tradition. Led Belly, Woody Guthrie, Hank Williams, Jimmy Rogers, Gene Ritchie. Dazu zwei Songklassiker aus den 60ern von Gordon Lightfoot und John Hartford. In seiner Entstehungsgeschichte entwickelte sich Shine a Light zu einer Herzensangelegenheit mit Tiefgang. Es ist ein Projekt gegen den Verlust kollektiver Erinnerung geworden. It's knowing that your door is always open and your path is free to walk. That makes me tend to leave my sleeping bag rolled up and stashed behind your couch. It's knowing I'm not shackled by forgotten words and bonds and the ink stains that are dried upon some line that keeps you on the back roads by the rivers of my memory and keeps you ever gentle on my mind. Shine a Light ist kein Museumsstück, sondern die leidenschaftliche Auseinandersetzung mit einer Historie, die umso deutlicher nachhallt, je tiefer man in sie einsteigt. Doch kein Gespräch mit Billy Bragg ohne einen Blick auch auf das politische Geschehen. Bragg erlebte die Brexit-Entscheidung seiner Landsleute beim Glastonbury Festival in einem kollektiv geschockten Umfeld. Er sieht jetzt auch die Jüngeren am Zug. Die Leute unter 40 müssen begreifen, dass Politik wirklich ihr Leben betreffe und antworten, sagt Bragg. Die Rolle des Troubadours bleibt für den Volkssänger und Aktivisten evident. Bragg singt bis heute für eine positive kollektive Grundidentität des Menschen. Sie lässt sich auch im alten Folk-Songbook aus der neuen Welt wiederfinden. Musik kann keinen politischen Wandel herbeiführen, aber Empathie erzeugen für andere. Musik kann Barrieren niederreißen. Und das versuche ich heute auf der Bühne. Den Zynismus der Leute zu durchbrechen, sie etwas fühlen zu lassen. Gerade in einer Zeit, wo man versucht, Menschen auseinanderzubringen, ist die Fähigkeit von Musik, Empathie zu wecken, sehr wertvoll. Das war mein Job in diesem Zelt in Glastonbury an jenem Freitagabend. All den Menschen, die dachten, dass sie nicht mehr in ihr eigenes Land gehören, das Gefühl zu geben, dass sie nicht alleine sind. Make them feel they are not alone. And that was my job at Glastonbury. I played on Friday night in the tent with a lot of people who suddenly felt like they didn't belong in their own country. My job was to make them feel they were not alone. That's what I did. That's what I tried to do. John Henry had a sweet little gal. Her name was Polly Ann. John Henry took sick and he lay down on his bed. Polly drove steel like a man, la la. Polly drove steel like a man. They took John Henry to the graveyard, 6 feet under the sand. And every time a train goes rolling by, they say, yonder lies a steel-driving man, Lord, Lord. Yonder lies a steel-driving man. Yonder lies a steel-driving man, Lord, Lord. Yonder lies a steel-driving man.